Ach, das ist kein Ding, Harry. Das macht überhaupt gar nichts. Denn das ist keine Taube, sondern ein Phönix. Ein Phönix ist viel besser als ein Hund oder eine Katze, denn die haben nichts drauf. Und ein Phönix, er steht aus seiner eigenen Asche wieder auf. Guck dir das an, Mann.